sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel beginnen wir mit der Rezeptionsgeschichte der Novemberrevolution vor 100 Jahren. Danach schauen wir an deutsche Gerichte und den Umgang mit Faschisten, die diesmal aus Chile nach Deutschland vor Strafverfolgung geflohen sind. Danach befassen wir uns mit dem Wald. Selbst dieses urdeutsche Thema taugt zur linksradikalen Massenmobilisierung, zeigt der Hamburger Forst. Und dann beginnt das Solarzeitalter. Und abschließend betrachten wir die neue kleine Rettungsflotte im Mittelmeer. Die Führung der Marine wollte nach der Niederlage der deutschen Armee 1918 den Ersten Weltkrieg weiterführen. Aber die Matrosen in Wilhelmshaven verweigerten am 29. Oktober den Befehl. In Kiel kam es am 3. November 1918 zum Aufstand der revolutionären Matrosen. Am 9. November musste dann der deutsche Kaiser abdanken und die Republik wurde in Berlin ausgerufen. Die Räterepublik war zum Greifen nah. Wie wird an diese durch SPD, Reichswehr und faschistische Reichskorps verhinderte Revolution erinnert? Hierzu ein Artikel aus dem Neuen Deutschland von Ralf Hofrocke. Die vielgesichtige Revolution. Vom Durchstoß bis zum Totalitarismus. Wie man sich wann an 1918 erinnerte. Was war die Novemberrevolution? Eine der ältesten Antworten ist die Mutter aller Fake News, die Durchstoßlegende. Ihr Hauptsponsor war Paul von Hindenburg, als Generalfeldmarschall mitverantwortlich für die Niederlage Deutschlands 1918. Diese schob er jedoch 1919 anderen in die Schuhe. Finstere Kräfte hätten das im Feld unbesiegte Heer erdolcht. Diese Erzählung war beliebt bei Deutschnationalen und Nazis, auch wegen ihres antisemitischen Beiklangs. Sie zeigt im Extrem, wie historische Deutungskämpfe funktionieren. Offensichtliches wie die Niederlage und die Rebellion der Soldaten werden geleugnet und durch Scheinkausalitäten ersetzt. Hier eine jüdische Verschwörung. Geschichtswissenschaft kann solche Fälschungen widerlegen und ausgrenzen, doch auch ihre Erzählungen sind nie einfach objektiv, sondern stets streitbar. Oft beruhen sie auf Wertungen der Zeitgenossen. Die Sozialdemokratie tat sich stets schwer mit der Revolution, denn im Bunde mit Hindenburg hatte sie 4 Jahre lang gegen die Niederlage gearbeitet. Dementsprechend war für Philipp Scheidemann, der am 9. November die Republik ausgerufen hat, der Vorgang rückblickend auch nur ein Zusammenbruch, wie er 1921 seine Biografie betitelte. Erst spät fand er Frieden mit seiner Rolle als Revolutionär. Als in der SPD die Erzählung einer Revolution entstand, deren Leistung in der Weimarer Verfassung und der parlamentarischen Demokratie bestand, man feierte nicht den 9. November, sondern den 11. August als Verfassungstag. Die KPD hat 1929 ihre Version der Novemberrevolution festgehalten. In der illustrierten Geschichte der deutschen Revolution, die Durchstoßlegende, wies man zurück und betrachtete den Krieg als imperialistisches Unterfangen. Doch nicht Frieden oder Republik, sondern die Gründung einer kommunistischen Partei aus der Spartakusgruppe heraus sah das Autorenkollektiv des Bildbandes als das zentrale Ergebnis von 1918. Hierbei wurde rückblickend vom Standpunkt der bereits stalinisierten KPD alles gelöscht, was nicht Spartakus hieß. Der große Einfluss gewerkschaftlicher Kriegsgegner wie der revolutionären Obleute oder die Bremer Linksradikalen neben dem Spartakusbund die zweite Quellgruppe der KPD. Während die Nazis in ihrer Nationalerzählung auf Hindenburg zurückgriffen, war nach 1945 in beiden deutschen Staaten ein positiver Bezug auf 1918 gefragt. Beide Republiken mussten erklären, wie ihr Verhältnis zu der von 1919 aussahen. In der DDR wurde das Narrativ von 1929 aufgegriffen. Die SED sah sich als Nachfolgerin der Spartakusgruppe, nachdem sie 1948 ihr sozialdemokratisches Erbteil weggesäubert hatte. Die DDR war dementsprechend Vollenderin der sozialen Forderungen der Revolution. In der Bundesrepublik dagegen fand man einen Kompromiss, nachdem sich die Konservativen endgültig vom Monarchismus verabschiedet hatten. Der selbsterklärte Herzensmonarchist und Vernunftrepublikaner Friedrich Meinecke, wichtig beim Wiederaufbau der Westgeschichtswissenschaft, personifizierte diese Wende. Die Durchstoßlegende war nicht mehr tragbar und hatte ihre Funktion verloren. Konrad Adenauers Teilrepublik fand sich in der Westbindung mit dem Ende des Reiches ab. Eine nationale Revolutionserzählung wurde in den 1950er Jahren paradoxerweise in der DDR gepflegt, die auf eine Wiedervereinigung orientierte. Noch 1952 bot Stalin an, die DDR-Gründung rückgängig zu machen, wenn ein neutrales Gesamtdeutschland entstünde. Im Westen war das höchst unerwünscht und die Geschichtsschreibung besann nun sich auf die sozialdemokratische Erzählung aus der späten Weimarer Republik. Die Revolution war eine gute Sache, die mit Gewalt gegen die Spartakisten verteidigt werden musste, weil diese Bürgerkrieg und Diktatur im Schilde führten. Entschiedenster Vertreter dieser antikommunistisch-republikanischen Version war der Historiker Karl-Dieter Erdmann, der hier interessanterweise jener KPD-Deutung von 1929 sehr nahe stand. Beide überschätzten den Einfluss der Spartakus kräftig. Obwohl ein solches Verständnis auch heute wieder aufscheint, galt es in der alten Bundesrepublik nur kurze Zeit als Stand der Dinge. Bereits mit dem Tauwetter nach Stalins Tod 1953 entstanden neue Interpretationen. So würdigte etwa Fritz Opel 1957 die Rolle der linkssozialistischen Kriegsgegner im Deutschen Metallarbeiterverband. Nicht alles, was revolutionär war, war Spartakus. Und der linke Sozialdemokrat Peter von Ortzen zeigte in seiner Studie zu Betriebsräten in der Novemberrevolution die Räte als ein demokratisierendes Element, dass er vom Stalinismus der 1930er bis 1950er Jahre wegrückte. Stalin selbst hätte dem übrigens zugestimmt. In seinem kurzen Lehrgang zur Geschichte der KPDSU klassifizierte er die Räte der deutschen Revolution als menschewistisch und lehnte jede Verbindung ab. Nach seinem Tod wollten dann auch in der DDR einige Historiker aus jenem alten Korsett ausbrechen, in dem der rote Oktober alles war und der deutsche November nichts galt. In einer Debatte von 1958 wurde eine geschichtliche Aufwertung jener Räte vorgeschlagen, was freilich Walter Ulbricht persönlich unterband. Die Revolution hatte also viele Gesichter und die Deutungsfreiheit war in der BRD größer als in der DDR. Doch beide Geschichtsschreibungen hatten Agenden und die Deutung war stets geprägt vom Wettkampf der Systeme. Oft vergessen wird etwa, dass die westdeutsche Ehrenrettung der Novemberrevolution nicht durch die 68er erfolgte, sondern deutlich früher, auf dem linken Flügel der Sozialdemokratie. Das neue Bild der Räte verband sich während der Großen Koalition ab 1966 mit zeitgenössischen Reformhoffnungen. Wenn Räte nicht Stalinismus bedeuten, sollte man dann nicht den Betriebsräten eine Wirtschaftsdemokratie zugestehen? Die Hoffnungen wurden enttäuscht, als 1972 eine Reform die Betriebsräte zwar stärkte, aber von Wirtschaftsdemokratie nichts wissen wollte. Ein wirklicher Beitrag der 68er zur Geschichte der Revolution war Karl-Heinz Roths Buch »Die andere Arbeiterbewegung« von 1973. Er folgte den italienischen Operaismus und erklärte die Aufstände 1918 bis 1921 zum Werk der Massenarbeiter, die im Gegensatz zu den Facharbeitern in Gewerkschaften und Parteien stünden. Demnach war die Hoffnung hinfällig. Wirkliche Reformen ließen sich durch institutionalisierte Arbeiterbewegungen erreichen. 1918 sei vielmehr eine Inspiration zur Revolte. Doch in der alten BRD blieben tiefe Reformen und Revolutionen gleichermaßen aus. 1990 wurden die westdeutschen Betriebsräte unreformiert auf den Osten übertragen. Zugleich erlebte zwar weniger in der Geschichtswissenschaft, aber ganz massiv in der Gedenkstättenlandschaft die Totalitarismustheorie eine Renaissance. Auch wenn die Novemberrevolution hier ein Nebenschauplatz war, schien manchem nun die alte Gleichsetzung von Räten und Stalinismus wieder plausibel. Noch 2009 rechtfertigte in diesem Sinne der sozialdemokratische Historiker Hans-Ulrich Wehler die Ermordung Rosa Luxemburgs. Wer den Bürgerkrieg entfesselt, lebt immer im Angesicht des Todes. Erst zum 100. Jahrestag zeichnet sich eine Trendwende ab. Eine demokratische Erzählung von 1918 bricht sich Bahn, die nicht nur die historische Mehrheitssozialdemokratie, sondern auch links von ihr stehende Strömung abbildet. Abseits steht dabei das Deutsche Historische Museum in Berlin, das tatsächlich keine Ausstellung plant. Vorreiterin ist hingegen das Kieler Schifffahrtsmuseum, das mit einer über das Lokale hinausreichende Ausstellung lockt. Marine und Werften haben offensichtlich an Wirtschaftskraft so viel eingebüßt, dass die Stadt auf die Kränkung der Admirale keine Rücksicht mehr nimmt und ihr Marketing voll auf die roten Matrosen aufbaut. Die sind dem Tourismus förderlich. Während und so der Wettbewerb der Regionen eine einschließende Erzählung von 1918 bringt, ist das Bild in den Gewerkschaften uneindeutig. In Niedersachsen erinnert der DGB an die Sozialistische Republik Braunschweig. Der DGB Südhessen veranstaltet mit der französischen CGT eine Reihe unter dem Titel »Die rote Fahne«. Der Bundes-DGB dagegen hielt am 16. Oktober gemeinsam mit den Unternehmern eine zentrale Gedenkveranstaltung ab. Das Motto 100 Jahre Sozialpartnerschaft, erfolgreich in die Zukunft. Statt Reform bekommen wir hier eine durch die Krise des Normalarbeitsverhältnisses geprägte konservative Erzählung von 1918. Alles soll so bleiben, wie es ist. Die Geschichte lehrt jedoch, dass dieser Fall selten bis niemals eintritt. Die Revolution vom November 1918 mit der Ausrufung der Republik am 9.11.1918 wurde dann von März bis Mai 1919 von SPD, Reichswehr und faschistischen Freikorps in einem Blutbad ertränkt. Tausende wurden ermordet. Nazis und Rechte versuchten die Erinnerung an die Novemberrevolution zu tilgen. So führte Hitler und andere Nazis am 9.11.1923 in München einen Putschversuch durch. Am 9.11.1938 wurde dann von Nazi-Deutschland unter Billigung der normalen Bevölkerung und ohne großen Protest das November-Pogrom verübt, die sogenannte Weißkristallnacht, der Auftakt zum Genozid an den Juden Europas. Und zuletzt fiel am 9.11.1989 die Mauer. Am 9. November kommen wir zu den hiesigen Gerichten. Am 11. Juli endete der NSU-Prozess mit geringen Strafen für mehrere führende Nazis, die Teil des Nazi-Netzwerkes und den NSU waren. Am 31. Juli endete der Wehrhahn-Prozess mit einem Freispruch. Zur Erinnerung, am 27. Juli 2000 wurde ein Bombenanschlag auf 10 jüdische Aussiedler in Düsseldorf-Wehrhahn verübt. 10 Menschen wurden schwer verletzt, eine Schwangere verlor ihr Kind. Nun sollte ein aus Chile geflohener Faschist aus der Colonia Dignidad, einem Folterzentrum unter Pinochet, vor Gericht gestellt werden. Der Artikel hierzu ist aus den Lateinamerika-Nachrichten und heißt »Keine Haft für Hoppe in Deutschland. Justizversagen im Fall der Colonia Dignidad nimmt kein Ende.« Mit der Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf zugunsten des ehemaligen Arztes der Colonia Dignidad, Hartmut Hopp, geht das bundesdeutsche Justizversagen in die nächste Runde. Chile hatte Deutschland um die Vollstreckung eines rechtskräftigen chilenischen Urteils zu 5 Jahren Haft gegen Hopp aus dem Jahr 2013 gebeten. Durch den nicht mehr anfechtbaren Beschluss verwarf die deutsche Justiz im September die Möglichkeit, erstmals einen Täter der Colonia Dignidad ins Gefängnis zu schicken. Da auch die hiesigen Ermittlungen gegen Hopp und andere Mitglieder der Führung der deutschen Sekte in Chile seit Jahrzehnten ergebnislos verlaufen, können TäterInnen der Colonia Dignidad hierzulande auf vollständige Straffreiheit hoffen. In der 1961 im Süden Chiles gegründeten deutschen Sekte Colonia Dignidad haben deutsche StaatsbürgerInnen bis 2005 schwerste Verbrechen begangen. BewohnerInnen der Siedlung wurden gequält, missbraucht und ausgebeutet. Während der Militärdiktatur 1973 bis 1990 wurden hunderte chilenische Oppositionelle dort gefoltert, Dutzende ermordet. Die strafrechtliche Aufarbeitung der Verbrechen verläuft jedoch bislang schleppend, partiell und prekär. Die bundesdeutsche Justiz ermittelt seit fast 6 Jahrzehnten ergebnislos gegen TäterInnen. Seit den ersten Verfahren gegen den Anführer Paul Schäfer im Jahr 1961 wurde bis heute fast durchgehend ermittelt, aber in keinem Fall Anklage erhoben. Das längste Ermittlungsverfahren führte die Staatsanwaltschaft Bonn von 1985 bis 2010 gegen 4 Führungsmitglieder der Colonia, darunter auch Hartmut Hopp. Das Verfahren wurde eingestellt, da laut Staatsanwaltschaft kein hinreichender Tatverdacht festgestellt werden konnte. In Chile liegen jedoch inzwischen diverse Gerichtsurteile vor. Diese umfassen bei Weitem nicht alle von Sektenmitgliedern begangenen Straftaten, bilden jedoch eine sogenannte juristische Wahrheit bezüglich der diversen Verbrechen der Gruppe ab. Zu den Taten, wegen derer sie von der chilenischen Justiz in den letzten Jahren rechtskräftig verurteilt wurden, gehören Mord, Folter, Entführung und Verschwindenlassen, sexueller Missbrauch, Körperverletzungen durch Elektroschocks und die Vergabe von Psychopharmaka, Verstoß gegen das Waffengesetz sowie Bildung einer kriminellen Vereinigung. Oftmals standen die Tatvorwürfe und die von der chilenischen Justiz verhängten Strafen jedoch in keiner Relation. Die meisten Strafen wurden lediglich zur Bewährung ausgesetzt. Nur in den Untersuchungen zu sexuellem Missbrauch an chilenischen Kindern und wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung wurden effektive Gefängnisstrafen verhängt. Diesen beiden und einem dritten Verfahren wegen dreifachen Mordes entzog sich Hartmut Hopp im Jahre 2011 durch seine Flucht nach Deutschland. Im Missbrauchsfall lag da bereits eine Verurteilung zu 5 Jahren Haft gegen ihn vor. Nach der Rechtskraft des Urteils im Jahr 2013 beantragten die chilenischen Behörden seine Auslieferung. Diese lief jedoch von deutscher Seite ins Leere, da das Grundgesetz in Artikel 16 Satz 2 zusichert, kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Daraufhin beantragte Chile bei den deutschen Behörden die Vollstreckung des chilenischen Urteils gegen Hartmut Hopp. Die Bedingung für eine solche Vollstreckung eines ausländischen Gerichtsurteils in Deutschland regelt das internationale Rechtshilfegesetz. Im August 2017 hat das Landgericht Krefeld diesen Antrag nach langer Prüfung zugestimmt. Nach einer dagegen eingerichteten Beschwerde Hartmut Hopps hat das Oberlandgericht Düsseldorf nun am 20. September beschlossen, dem chilenischen Antrag auf Haftvollstreckung gegen Hartmut Hopp in Deutschland nicht stattzugeben. Die im chilenischen Verfahren aufgeführten Beweismittel seien nicht ausreichend, um den Tatbestand der Beihilfe zum sexuellen Missbrauch nach deutschem Verfahrensrecht zu belegen. Die Begründung des OLG-Beschlusses ist skandalös. Sie beruht unter anderem auf der Feststellung, dass die Colonia Dignidad, später Villa Baviera, gerade nicht ausschließlich kriminellen Zwecken diente. Vielmehr sei sie auch eine Wohltätigkeits- und Erziehungsgesellschaft gewesen. Hinweise aus dem chilenischen Urteil auf eine Beteiligung Hopps an den Verbrechen bewerten die Düsseldorfer RichterInnen als nicht zu beanstandende soziale adäquate Handlung. Diese falsche und die Verbrechen der Colonia Dignidad relativierende Sichtweise könnte weitreichende Folgen für eine zukünftige strafrechtliche Aufarbeitung der Verbrechen haben. Vor der Justiz Nordrhein-Westfalens anhängige Ermittlungsverfahren dürften durch die Argumentation des höchsten Gerichts des Bundeslandes gehemmt werden. Täter wie Hopp hingegen dürften sich bestärkt fühlen und ihren Schweigepakt fortführen. Mehrere per Interpol-Haftbefehl gesuchte mutmaßliche TäterInnen der Colonia Dignidad sind in den letzten Jahren nach Deutschland zurückgekehrt und leben hier unbehelligt. Diejenigen, die noch in Chile leben, werden nun möglicherweise die Reise nach Deutschland antreten, denn die Erfahrung zeigt, dass sie hier Straffreiheit erwarten können. Nach Strafanzeigen wegen Mordes, Körperverletzung und Beihilfe zum sexuellen Missbrauch ermittelt die Krefelder Staatsanwaltschaft bereits seit 2011 gegen Hartmut Hopp. Nach Bekanntgabe des OLG-Beschlusses äußert sich der ermittelnde Oberstaatsanwaltschaft Axel Stahl jedoch gegenüber der Rheinischen Post, man sei in diesem Verfahren noch sehr weit von einem hinreichenden Tatverdacht entfernt. Die Untätigkeit gegenüber Tätern der Colonia Dignidad stellt einen Justizskandal dar, so Jan Steele, der das Thema im Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile und Lateinamerika bearbeitet. Der Düsseldorfer Beschluss übernimmt die Sprache der Täteranwälte und bestärkt das Schweigekartell der Verbrecher der Colonia Dignidad. Deutschland ist zum sicheren Hafen für Menschenrechtsverbrecher geworden, so Steele. Auch die Rechtsanwältin Petra Schlagerhauf, die mehrere Opfer in den deutschen Verfahren gegen Hartmut Hopp vertritt, äußerte sich dazu. Der Beschluss stellt sich in eine lange Reihe von Entscheidungen der deutschen Justiz, die die tatsächlichen Verhältnisse in der Colonia Dignidad unzutreffend beurteilen und setzt de facto die für die Täter des Colonia herrschende Straflosigkeit fort. Wer davon ausgeht, dass es dort überwiegend normal und sozial adäquat zuging, hat nichts verstanden. Schlagenhauf fordert eine Ausweitung und Beschleunigung der deutschen Ermittlungen gegen Hopp bei der Staatsanwaltschaft Krefeld. Es gibt neben dem chilenischen Urteil noch ein genuin deutsches Ermittlungsverfahren wegen derselben Vorwürfe gegen Hartmut Hopp, in dem die zuständige Staatsanwaltschaft nunmehr aufzufordern ist, den Sachverhalt umfassend zu ermitteln und die Beweisangebote, die seit Jahren vorliegen, auszuschöpfen. Auch Rechtsanwalt Hernán Fernández, der die Opfer in dem chilenischen Verfahren vertritt, welches zur Verurteilung von Hopp wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch führte, zeigte sich bestürzt. Der Beschluss des OLG Düsseldorf ist beschämend. Wir werden jedoch weiterhin alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, damit die Täter nicht straflos ausgehen. Wenn die deutsche Justiz versagt, werden wir auch prüfen, ob auf europäischer Ebene Rechtsmittel möglich sind. Von deutschen Gerichten kommen wir zu zwei Klimanachrichten. Einmal einem Artikel aus der Analyse und Kritik vom 16.10. zum Hambacher Forst und Klimagerechtigkeit und dann zum Solarzeitalter von Telepolis. Aber jetzt erstmal der Artikel aus der Analyse und Kritik. Es geht nicht nur um Bäume. Der Protest im Hambacher Forst zeigt, mit dem Thema Klimagerechtigkeit kann linksradikale Politik Erfolge erkämpfen. Sie können auch feiern. Nachdem am 5. Oktober das Oberverwaltungsgericht Münster den Rodungsstopp für den Hambacher Forst verfügt hatte, tanzten sie zu Zehntausenden zwischen den alten Bäumen und vor den riesigen Braunkohlebaggern am Tagebau Hambach. Vermummte Waldbewohnerinnen, Fledermausfans in Hemd und Jacke und Aktivistinnen von Ende Gelände beglückwünschten einander zum gemeinsamen Sieg gegen den Energiekonzern RWE. Nur durch das Zusammenwirken von Waldspaziergängen und Gerichtsprozessen mit militantem Widerstand im Wald und zivilen Ungehorsam aller Ende Gelände ist es gelungen, das gesellschaftliche Klima zu drehen und die Abholzung des Hambacher Waldes unmöglich zu machen. Dabei ging es nie allein um die Bäume und auch nicht um die Fledermäuse, die als bedrohte Art den Ausschlag für das Gerichtsurteil gaben, das die Rodung stoppte. Im Hambacher Wald ist das Grundrecht auf Protest verteidigt worden. Gegen eine Polizei, die den Wald zum gefährlichen Ort erklärte, und gegen eine Landesregierung, die eindeutig im Interesse, wenn nicht auf Anweisung von RWE Brandschutzgefahr, den Baumhäusern zum Anlass für eine Räumungsverfügung nahm. Der Rodungsstopp ist Ausdruck eines verschobenen Kräfteverhältnisses in Nordrhein-Westfalen, das Folgen bis in die internationale Klimapolitik haben könnte. Im Hambacher Wald haben Menschen aller Altersgruppen gelernt, sich zu widersetzen und durch Polizeiketten hindurchzugehen. Ältere Damen haben Thermoskannen mit Kaffee zu den Baumhäusern gebracht. Für Ende Gelände bietet sich jetzt die Chance, mit zivilen Ungehorsam von der Verteidigung des Waldes zum Frontalangriff auf die Wirtschaftsinteressen von RWE überzugehen und den sofortigen Kohleausstieg zu erkämpfen. Ende Gelände hat durch die Massenaktion im vergangenen Jahr parallel zur Weltklimakonferenz in Bonn und mit der angekündigten Aktion für Ende Oktober dazu beigetragen, den Hambacher Wald zum Kristallisationspunkt der Bewegung für Klimagerechtigkeit zu machen. Klimaaktivistinnen von Standing Rock bis zu den Pacific Climate Warriors haben sich mit dem Kampf im Hambacher Forst solidarisiert. Um die Notwendigkeit eines grundlegenden Systemwandels mehrheitsfähig zu machen, reicht der Wald als Symbol allerdings nicht aus. Was noch fehlt, sind Visionen für einen sozialverträglichen Kohleausstieg, eine demokratische und dezentrale Versorgung mit erneuerbaren Energien, in klarer Abgrenzung von den Plänen, die aktuell in der Kohlekommission verhandelt werden. Die Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung, wie sie eigentlich heißt, dient der Bundesregierung vor allem dazu, vom Versagen bei den bisherigen Klimaschutzzielen abzulenken und den Kohleausstieg hinauszuzögern. In der Kohlekommission verhandeln Umweltorganisationen wie BUND und Greenpeace und Menschen, die im Rheinland, in der Lausitz und im Leipziger Land unter den Kohletagebauen leiden und von Zwangsumsiedlungen bedroht sind, mit Politik und Wirtschaft über einen Fahrplan für den Kohleausstieg. 2038 lautete der Vorschlag des Kommissionsvorsitzenden Ronald Pofalla von der CDU. 2045 fordern Kohlekonzerne und kohlefreundliche Landesregierung. 2030 die NGOs. Diese Zahlenspiele sind ein Schlag ins Gesicht der Pacific Climate Warriors, deren pazifische Inseln durch den Anstieg des Meeresspiegels zu versinken drohen und von Millionen Menschen im globalen Süden, die bereits jetzt unter den Folgen der Klimakrise leiden. Für sie ist es eine Frage von Leben und Tod, dass jetzt sofort die dreckigsten Kohlekraftwerke abgeschaltet werden. Ende Gelände muss den innerdeutschen Interessenausgleich der Kohlekommission angreifen und mit der globalen Gerechtigkeitsfrage konfrontieren. Ein Wirtschaftssystem, das ohne neokoloniale und patriarchale Ausbeutung auskommt, lässt sich nicht im Konsens mit Kohlekonzernen und Regierungen beschließen. 3/4 der Menschen in Deutschland haben sich in einer aktuellen Umfrage für den Kohleausstieg noch vor 2030 ausgesprochen. Durchgesetzt werden kann das aber nur mit direkten Aktionen zivilen Ungehorsams, bei denen die Kosten des Kohleabbaus für RWE und den Staat in die Höhe getrieben werden. Nach dem grandiosen Erfolg für den Hambacher Wald muss es weitergehen. Im Vorfeld der nächsten Weltklimakonferenz Anfang Dezember in Polen zum Abschluss der Kohlekommission und darüber hinaus. Ein sofortiges Abschalten der Kohlekraftwerke ist ebenso möglich wie der Rodungsstopp im Hambacher Wald. Und der Kohleausstieg als einst utopisch scheinende Forderung rückt nun plötzlich in realpolitische Nähe. Das kann wiederum Schwung geben für die nächste, weitergehende Forderung für Klimagerechtigkeit. Unsere zweite kurze Klimanachricht ist von Telepolis vom 2. November 2018. Die Sonne gewinnt, das Solarzeitalter beginnt. Wer heute noch in Kohle, Gas oder Öl investiert, geht ein immer größeres Risiko ein. Seit etwa 5 Jahren wird weltweit mehr Geld in erneuerbare Energieträger gesteckt als in die alten fossilen atomaren Energien. Eine neue Studie sagt sogar voraus, dass die alten Energieträger zur Gefahr für die Weltwirtschaft werden und eine neue Weltwirtschaftskrise heraufbeschwören, wenn Staaten und Firmen nicht rechtzeitig umdenken und umhandeln. So die Expertengruppe Carbon Trackers. Billionen von Dollar werden noch immer in die falsche Energievergangenheit investiert und damit zur Gefahr einer weltweiten Wirtschaftskrise. Alte Energiesysteme sind die Industrieruinen von morgen, aber Sonne und Wind seien bereits heute konkurrenzlos preiswert und werden immer preisgünstiger. Die Energiewende werde schneller kommen, als die alten Energieexperten es erwarten, so die neue Studie. Das Papier 2020 Vision von Carbon Tracker sagt voraus, dass durch die Fehlinvestition die nächste Weltwirtschaftskrise ausgelöst werden könne. Der Siegeszug der erneuerbaren Energien sei nicht mehr aufzuhalten. Vor allem die riesigen Schwellenländer wie China, Indien oder Brasilien decken ihren wachsenden Energiebedarf mit erneuerbaren Energien. Einfach deshalb, weil diese schon heute und erst recht morgen konkurrenzlos billig sein werden. Ursache: Sonne und Wind schicken keine Rechnung. Es sind Geschenke des Himmels. Sie verursachen so gut wie keine Folgekosten. Der Siegeszug der Erneuerbaren passiert weniger aus ökologischen, sondern aus ökonomischen Gründen. Auch die Umstellung von der Pferdekutsche auf Autos sei bereits vor 100 Jahren weit schneller erfolgt, als von den damaligen Experten vorausgesagt. Ebenso sei es bei der Umstellung vom Telefonfestnetz aufs mobile Telefon gekommen. Im Internet- und Digitalzeitalter werden die Umstellungen vom alten Energiesystem auf 100% erneuerbare Energien noch schneller geschehen. Der Druck auf alle Regierungen der Welt, auf saubere Luft, trinkbares Wasser sowie fruchtbare Böden und preiswerte, saubere und bezahlbare Energie wächst weltweit. Wer in dieser Situation noch immer auf alte, dreckige und teure Energie setze und in diese investiere, werde sein Geld verlieren, so die Carbon Tracker Studie. Diese Prophezeiung wagte der Solarpionier Hermann Scheer schon vor 25 Jahren als erster oder vor kurzem auch der Silicon Valley-Unternehmer Tony Sieber in seinem Buch Saubere Revolution 2030. In den alten Energieträgern stecken etwa 25 Billionen Dollar Kapital. Das sind 25.000 Milliarden Dollar. Ihr baldiger Wertverlust kann tatsächlich in eine Weltwirtschaftskrise führen. Das gilt zum Beispiel für Länder wie Kuwait, Saudi-Arabien, Irak, Venezuela oder auch Russland. Irak hängt zu 42% seiner Wirtschaftskraft vom Öl ab, Saudi-Arabien zu 27%, Russland zu 10%. Nicht zufällig plant Saudi-Arabien das größte Solarkraftwerk der Welt mit einer Leistung von 80 Atomkraftwerken zum Preis von 1 Cent die Kilowattstunde Solarstrom. Staaten und Firmen, welche diese Entwicklung hin zu 100% erneuerbare Energien verschlafen, sind die Verlierer von morgen bei dieser unaufhaltsamen Transformation. Erneuerbare Energien sind der Megatrend von heute und das Recht von morgen. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben oder die Sonne. Diese ökologische Revolution ist mehr als eine technische. Sie ist zugleich eine gesellschaftliche und eine ethische Revolution. Die Sonne gewinnt, das Solarzeitalter beginnt. Es gibt ein Menschenrecht auf Sonne. unserem letzten Artikel soll es um Seenotrettung gehen, und zwar ein Artikel aus der Analyse und Kritik vom 16. Oktober. Und dieser heißt Neue kleine Rettungsflotte. Der Kampf um die private Seenotrettung ist noch nicht entschieden. Die EU-Grenzagentur Frontex startet eine Offensive und will Koordinaten von Flüchtlingsbooten an Libyen geben. Die libysche Küstenwache wird so zum Türsteher der Europäischen Union aufgebaut. Bald soll die Truppe Aufklärungsdaten von Frontex erhalten, um Boote mit Geflüchteten möglichst noch in Küstengewässern Libyens zu stoppen. Die Informationen könnten von Langstreckendrohnen stammen, mit denen die Grenzagentur seit September das zentrale Mittelmeer überwacht. Zunächst handelt es sich dabei um ein Pilotprojekt zur Nutzung von zwei militärischen Drohnen aus Italien und Israel. Ab 2019 könnte der Regelbetrieb beginnen. So jedenfalls steht es in einem früheren Entwurf des Arbeitsprogramms für die luftgestützte Überwachung der Europäischen Union. Auch im Rahmen der EU-Militärmission EUNAVFOR MED wurden bereits große Drohnen des italienischen Militärs über dem Mittelmeer zwischen Italien und Libyen eingesetzt. Frontex hatte im Mittelmeer seit 2017 außerdem einen Mehrzweckflugdienst gestartet. Aufnahmen von Flugzeugen werden in Echtzeit in ein Lagezentrum nach Warschau gestreamt. Demnächst will die Agentur Fesselballons zur Grenzraumüberwachung aus der Luft testen. Frontex rechnet deshalb mit deutlich mehr Lageinformationen über Boote von Geflüchteten und will die Koordinaten jetzt an die libysche Küstenwache weitergeben. Eine entsprechende Aufforderung richtete die Agentur kürzlich an den Rat der Europäischen Union und die EU-Kommission. Bevor die Agentur hierfür wie gewünscht grünes Licht erhält, müssten jedoch mehrere Verordnungen geändert werden. Es ist unklar, wie die Frontex-Informationen Libyen offiziell erreichen sollen. Bislang existiert keine zuverlässige Infrastruktur für die Kommunikation. Für 46 Millionen Euro richtet das italienische Innenministerium deshalb zwei Lagezentren für Sicherheitsbehörden in Tripolis ein. Das Geld kommt von der Europäischen Kommission und ist unter anderem für eine beim Militär angesiedelte Rettungsleitstelle gedacht, mit der die Küstenwache eine erst kürzlich ausgerufene libysche Seenotrettungszone überwachen soll. Unterstützung kommt von der Internationalen Organisation für Migration, IOM, die der Küstenwache Tablet-Computer zur Verwaltung zurückgeführter MigrantInnen überließ. Zwar soll die maritime Seenotrettungsleitstelle erst in 2 Jahren fertig sein, trotzdem dient sie schon jetzt als virtuelle Kontaktstelle für italienische Behörden, um Libyens Küstenwache mit der Koordinierung von Rettungsmissionen zu beauftragen. Die Truppe hat in manchen Monaten dieses Jahres bereits die Hälfte aller Rettungseinsätze auf hoher See durchgeführt und die an Bord genommenen MigrantInnen nach Libyen zurückgebracht. Für die privaten Rettungsorganisationen war die libysche Küstenwache hingegen meist unerreichbar. Italienische und libysche Behörden arbeiten schon seit geraumer Zeit in einem gemeinsamen Kontrollzentrum in Rom zusammen. Beteiligt sind außer der libyschen Küstenwache auch die Abteilung gegen illegale Migration des Innenministeriums sowie Geheimdienste aus Libyen und Italien. Libyen ist außerdem in das europäische Überwachungssystem Eurosur eingebunden. Eigentlich dürften dort nur EU-Mitgliedstaaten teilnehmen. Der Anschluss wird deshalb über ein regionales Netzwerk für das Mittelmeer realisiert. Während die Kooperation mit Libyen technisch und organisatorisch vorangetrieben wird, wollen die EU-Mitgliedstaaten private Seenotretterinnen an die Kette legen. Seit der Beschlagnahme der Juventa des deutschen Vereins Jugend rettet e.V. im August 2017 und Ermittlungen gegen Mitglieder der Crew werden alle Nichtregierungsorganisationen, die mit Schiffen und Aufklärungsflugzeugen im Mittelmeer unterwegs waren, juristisch verfolgt. Am 2. Juli 2018 wurde die Sea-Watch 3 von Sea-Watch e.V. im Hafen von Valletta, Malta festgesetzt, nachdem die Hafenbehörde zur Untersuchung des niederländischen Flaggenstatus die Ausfahrt verweigert hatte. Die Registrierung in Staaten wie den Niederlanden ist nötig wegen des restriktiveren deutschen Schiffregisters. Private Rettungsorganisationen können ihre Schiffe in Deutschland zudem nur als Sportboot oder als kommerzielle Schiffsklasse zulassen. Dies gilt beispielsweise für Fähren oder Passagierschiffe. Zuletzt hatte der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages bestätigt, dass es in Deutschland außer für die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger keine Möglichkeit zur Registrierung von Seenotrettungsschiffen gibt. Auch das Schiff Sea-Watch 2, das mittlerweile vom Verein Mission Lifeline übernommen und in Lifeline umbenannt wurde, ist in Valletta, Malta festgesetzt. Der Kapitän Klaus-Peter Reisch hatte sich geweigert, Geflüchtete an die libysche Küstenwache zu übergeben. Gegen Reisch wird jetzt in Malta wegen der angeblich unzureichenden Registrierung des Schiffes in den Niederlanden verhandelt. Schließlich ist auch der deutsche CI e.V. von der Kriminalisierung betroffen. Der Verein betrieb unter niederländischer Flagge die Seefuchs, die ebenfalls in Malta am Auslaufen gehindert wird. Repressalien gelten auch nichtstaatlichen Suchflugzeugen. Mit der Schweizer humanitären Piloteninitiative betreibt Sea-Watch e.V. die Moonbird. Das kleine Aufklärungsflugzeug wurde seit Mai mehrfach am Fliegen gehindert, da angeblich die Einhaltung von Verwaltungsvorschriften überprüft werden musste. Im Juli entschieden die maltesischen Behörden, dass die Moonbird nur noch starten darf, wenn sie zur Hilfe bei der Seenotrettung von einem Staat angefordert wird. Eine weitere Organisation, Pilotes Volontär, betreibt mit Sea-Watch von Lampedusa aus die Kolibri. Als letztes privates Schiff war im September nur noch die Aquarius von SOS Mediterranee im zentralen Mittelmeer unterwegs. Die medizinische Versorgung sowie das medizinische Personal stellt dabei die Organisation Ärzte ohne Grenzen. Auch SOS Mediterranee hat Ärger mit dem Flaggenstatus ihres Schiffes. Nachdem zunächst Gibraltar die Registrierung wegen der Nutzung des Schiffes zur Seenotrettung entzog, wich die Organisation nach Panama aus. Vermutlich auf Druck Italiens nimmt jetzt auch das mittelamerikanische Land der Aquarius die Flagge weg. Dies war aber erst möglich, nachdem das Schiff einen Hafen angelaufen hatte. Nach der Rettung von 58 Menschen in einem Schlauchboot ankerte die Aquarius zunächst vor Malta und wartete auf Anweisungen der Behörden, wo die Geretteten von Bord gehen sollten. Als diese schließlich von der maltesischen Marine übernommen wurden, steuerte die Aquarius den französischen Mittelmeerhafen Marseille an. Seitdem ist das Schiff flaggenlos. Womöglich gelingt es, den mit juristischen Spitzfindigkeiten verfolgten Organisationen einen anderen Staat für die Registrierung ihrer Schiffe zu finden. Ein solches Schiffregister wird seit 1951 unter anderem beim Vatikan geführt. Seit dessen Einrichtung sind laut der katholischen Presseagentur keine Schiffe bekannt, die je unter vatikanischer Flagge fuhren. Einen Antrag für die Lifeline hat der Kirchenstaat jetzt abgelehnt, weil das Schiff keine tatsächliche Beziehung zum Vatikanstaat habe. Man wolle aber für die Besatzung beten. Das Ende für die private Seenotrettung ist dadurch aber längst nicht besiegelt. Auf Initiative der Bürgermeister einiger Küstenstädte haben italienische Organisationen zusammen mit Sea-Watch den Schlepper Mare Ionio gestartet. 5 Jahre nach 2 Schiffsunglücken vor Lampedusa, bei denen vermutlich 800 Menschen ertranken, soll die Mare Ionio die Situation im Mittelmeer beobachten. An Bord nehmen kann das Schiff Menschen in Seenot nicht, jedoch Rettungsmaterial ausbringen und Hilfe alarmieren. Der Schlepper der Operation Mittelmeer fährt unter italienischer Flagge und soll als praktische Intervention der italienischen sozialen Bewegung verstanden werden, wie es der italienische Politologe Sandro Mezzadra beschreibt. Die AktivistInnen haben es bei dieser Intervention nicht nur mit einer brutalen libyschen Küstenwache zu tun. Die Plattform fordert auch den italienischen Innenminister Matteo Salvini heraus, der sich mit der Verfolgung der Rettungsorganisationen profilieren will. Weil Salvini seinen Kampf gegen die RetterInnen mit der Unterstützung seiner Amtskollegen aus Österreich und Deutschland gewinnen will, soll die Mare Ionio nach Sandro Mezzadras Worten ein Instrument werden, um auf andere Art und Weise über Italien und Europa zu sprechen. Ausgehend von den solidarischen Küstenstädten soll das Schiff dafür sorgen, dass sich zur See und an Land die Mobilisierungen kreuzen. In Deutschland ist eine solche landseitige Bewegung mit der Seebrücke längst in Fahrt gekommen und hat seit dem Sommer bereits weit über 100.000 Menschen auf die Straße gebracht. Auch in Italien haben Zehntausende für die Seenotrettung demonstriert. Schließlich machen auch private Organisationen im zentralen Mittelmeer wieder mobil. Die spanische Organisation Proactiva Open Arms hat zwar ihr großes Schiff Open Arms nach dem tagelangen Gerangel um die Aufnahme von an Bord genommenen Geflüchteten ins westliche Mittelmeer abgezogen. Jetzt schickt die Organisation aber die kleine Astral zurück auf die hohe See vor Libyen, um dort zusammen mit der Mare Ionio Boote mit Geflüchteten aufzuspüren. Von Marseille aus werden die beiden Schiffe von dem Flugzeug Kolibri begleitet. Auch die baskische Organisation Mediterraneo hat angekündigt, bald ein Schiff ins zentrale Mittelmeer zu entsenden. Unterstützt werden muss die neue kleine Rettungsflotte durch Bewegungen an Land. Öffentlichkeit und Druck auf der Straße werden gebraucht, wenn die libysche Küstenwache tatsächlich noch mehr Menschen auf hoher See abfängt und in libysche Lager zurückbringt. Europaweiter Protest wird aber auch nötig sein, wenn Salvini der Mare Ionio die italienische Flagge wegnehmen will. Der Innenminister von der Lega hat auf Twitter die Mare Ionio bereits als Schiff von Heruntergekommenen aus sozialen Zentren bezeichnet. Geflüchtete, an deren Rettung der Schlepper beteiligt ist, sollten laut Salvini nach Tunesien, Libyen oder Ägypten gebracht werden, keinesfalls jedoch nach Italien. Wir wissen, dass wir aus einer Minderheitenposition heraus handeln, schreibt Sandro mit Sadra. Wir wissen aber auch, dass diese Hegemonie umgekehrt werden kann und muss und wir die notwendigen Risiken und Gefahren auf uns nehmen müssen. Das war der linke Medienspiegel. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blogspot.de. Tschüss.